Schrift, Buchdruck, Elektrizität, Telefon, Internet und Handy, brauchen wir all diese Techniken wirklich? Technik ist Fluch und Segen zugleich. Doch früher war einfach alles besser. Hi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mental Challenge Prodigy Monologize herzlich willkommen. Heute, früher war alles besser. Als Mädchen konsequenzlos vergewaltigt werden konnten, schwanger dann von Bauern verstoßen wurden, nie wieder eine Arbeit fanden und ihre Babys starben. Als Männer noch beruhigt fremdgehen konnten, weil sich keine Ehefrau eine Scheidung leisten könnte und als man noch an einem Beinbruch sterben musste, da war alles besser. Sex führte unweigerlich zur Schwangerschaft, die Mutter starb im Kindsbett, die Babys starben an den Folgen der Geburt und der Vater musste wieder eine neue Frau schwängern, damit sich irgendjemand im Alter um ihn kümmerte. Jene, die die Geburt überlebt hatten, stellten sich vor, dass die Tannenzapfen mutige Ritter wären und die Mädchen kuschelten sich an ihre Puppen aus Holzscheite und zogen sich dabei Splitter ein. Fahrzeuge und Verkehrsmittel waren eine Seltenheit, weshalb wir uns mit dem Teil der Menschheit arrangieren mussten, der sich zufällig um uns herum angesiedelt hatte, oder wir blieben einfach allein. Obwohl wir weder Buchdruck noch Fernsehen gebraucht hätten, nahmen wir es gütig, aber widerwillig an und freuten uns über Qualitätssendungen, deren Namen ich hier wirklich nicht nennen will. An der Qualität des Fernsehprogramms hat sich bis heute allerdings nicht viel geändert. Nerds konnten sich nicht einfach vor ihre Computer setzen und mit Menschen aus der ganzen Welt sozial interagieren, sondern sie mussten ihre Nase in Bücher stecken und verreckten allein. Doch, wie heißt es so schön, wenn man es nicht weiß, macht es einen nicht heiß. Es war nicht nötig und schon gar nicht möglich, sich über Produkte zu informieren, weshalb wir uns zwangsbeglücken lassen mussten und einfach nur hoffen konnten, dass wir ein Produkt bekamen, das wir wollten. Und es war das Internet. Plötzlich konnte sich jeder durchschnittliche Bürger über alle Themen dieser Welt informieren und studierte Menschen blieben schnell auf der Strecke, wenn sie sich nicht diesen satanistischen Machenschaften hingaben. Wo bleibt da bitte der Klassenunterschied in puncto Bildung? Plötzlich konnte sich jeder Bürger Nahrung, Kleidung und die wichtigsten Unterhaltungsmedien bis hin zu Handys leisten. Und auf einmal war jeder Mensch auf dieser Welt plötzlich erreichbar. Der Virus des Borderlines war auferstanden und verbreitete sich langsam in der Bevölkerung. Früher arbeiteten Menschen nur 7 Tage die Woche, 16 Stunden am Tag und ein einziges Widerwort hätte sie ihre Existenz gekostet. Doch heute werden die Menschen mit 40 Arbeitsstunden die Woche und nur 5 Wochen Urlaub im Jahr gepeinigt. Ich habe gehört, dass sich der 4. apokalyptische Reiter neben Krieg, Hunger und Tod in moderne Technik umbenannt hat. Wie habe ich mich als Kind damals gefreut, als ich den ganzen Tag alleine spielen musste, nur um am nächsten Tag zu erfahren, dass es meinen Klassenkameraden genauso ging. Ein Handy hätte uns um das Vergnügen der Langeweile umgebracht. Und auch mein Verwandter wäre um den angenehmen Genuss einer Rundfahrt umgefallen, nachdem ihm eines Morgens ein Leiterwagen auf den Zeh fiel und diesen brach. Meine Mutter nahm ihren Bruder, legte ihn in diesen Wagen, chauffierte ihn durch die ganze Ortschaft, während der Kleine brüllte, kam endlich nach Hause, wo niemand war, und sah zu, wie sich dieser Leiterwagen mit Blut füllte. Während der Kleine einen wohligen Schüttelfrost bekam, kutschierte ihn meine Mutter in das nächste Dorf, wo sie lange Zeit ein Telefon suchte, mit dem endlich ein Krankenwagen geholt werden konnte. Dann musste man das schreiende Kind nur noch zur nächsten Straße kutschieren. Was muss das für ein herrlicher Tag gewesen sein mit dem schreienden Kind im Leiterwagen? Und dann am Abend die erfreuliche Nachricht des Arztes. Das Bein muss leider ab. Wären Sie mal früher gekommen. Zum Glück hatten wir damals noch keine Handys. In der heutigen Welt fällt man einfach um die Freude, um einen Treffpunkt genau ausmachen zu müssen, um dann dort stundenlang zu warten, tagelang in Bibliotheken zu recherchieren, ohne ein sinnvolles Ergebnis zu bekommen und sich einfach blind einen Urlaubsort auszusuchen, um dann dort sein blaues Wunder zu erleben. Wer sich in der heutigen Welt nicht ausreichend informiert, gilt als mutig, nur weil er sein Geld mit vollen Händen aus dem Fenster wirft, ohne sich zu informieren, ob er das Produkt auch wirklich will. Wo bleibt da bitte das Abenteuer? Selbst unsere Liebsten sind auf der ganzen Welt jederzeit erreichbar und niemand muss mehr morsen oder überteuerte Briefe verschicken. Selbst Schiffe zerschellen nicht mehr in der Nacht, wenn der Leuchtturmwärter wieder einmal besoffen war. Denn sogar Segelboote haben heutzutage ein Navi. Ein Gesundheitssystem, das noch nichts von Bakterien wusste, sorgte für eine gewisse Spannung im Operationssaal. Heutzutage schaffen es Menschen tatsächlich bis ins hohe Alter halbwegs schmerzfrei zu leben. Wie langweilig. Wenn man schon nicht mehr ordentlich gehen kann, dann will ich doch zumindest, dass in meinem Körper die Party abgeht. Und heutzutage hat sogar die Unterschicht Rechte. Gute alte Zeit, wo bist du geblieben? Die Gegenwart ist grau und triest und gerade alte Menschen sind der Meinung, früher war alles besser. Würdet ihr lieber in einer Zeit leben, wo ein Brief noch wahre Bedeutung hatte, oder seid ihr mit den technischen Errungenschaften unseres Alltags glücklicher? Über eine 5-Sternen-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.